Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und ich weiß zwar nicht, in welcher Sequenz ich diese Folgen abfeuere. Eine ist gerade online gegangen, die habe ich heute Morgen aufgenommen. Heute Nachmittag ist schon die nächste, aber zu einem anderen Subthema. Wir reden heute mit dem Michael Schönberg und wir reden über, ja, im Prinzip Einkaufsoptimierung, ne? Beschaffungsoptimierung ist jetzt vielleicht nicht ganz so sexy wie KI, was das Thema von heute Vormittag war, aber wer weiß, ja, also nicht ganz unwesentlich. Michael, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Michael Schönberg. Ich bin Kostenoptimierer für den Mittelstand tatsächlich. Das erste Mal mit Einkauf und Kostenoptimierung bin ich in der Berufsschule in Kontakt gekommen, wo es damals hieß, im Einkauf liegt der Gewinn. Und genau das ist es, was wir machen. Wir unterstützen Unternehmen, sich da einfach besser aufzustellen, günstiger einzukaufen und das nachhaltig. Und ja, das machen wir mit der vielen Erfahrung, die wir im Team gesammelt haben, weil ich bin ja nicht alleine. Ich habe da noch ein paar Leute hinter mir. Genau, lass uns das mal skizzieren. Was macht Ira? Also was ist das? Was ist das für ein, was ist das für ein Laden? Weil ich finde es total spannend, wie ihr strukturiert seid. Ja, genau, der Laden ist ziemlich groß. Also ERA kommt von Expense Reduction Analysts. Das heißt, es ist eine englische Gruppe ursprünglich, die irgendwann mal auf den Kontinent kam. Mittlerweile ist das schon 35 Jahre her. Ganz schön gewachsen. Weltweit sind wir etwa 700 Partner im Netzwerk. Wobei die Rollen eben unterschiedlich sind. Die einen, die sind eher, ich sage es mal, kundenbezogen, machen Akquise und Projektmanagement, und die anderen, die arbeiten eher lieferantenbezogen, machen Ausschreibungen, und bereiten alles vor für den Wechsel, wenn es denn einen geben soll. Auf jeden Fall verhandeln die Konditionen für unsere Kunden. Wir sind nicht die typischen Berater, die Berichte abliefern. Wir sind eher die Umsetzer, die Ergebnisse liefern. Insofern sind unsere Kundenvereinbarungen keine Dienstverträge, sondern Werkverträge. Das heißt, wir haben nur dann Honorar verdient, wenn wir auch Resultate liefern. Und die Resultate münden in Kosteneinsparungen. Genau, also das ist, finde ich, schon elegant. Also ansonsten wird man ja von Beratern dann mit PowerPoint-Decks beworfen und die nehmen dann das ganze Geld mit. Und ihr nehmt eigentlich nur ein Teil von dem, was der Kunde, ich glaube, in den ersten 2 Jahren war es, ne, Ja. einspart, nehmt ihr sozusagen als Honorar oder als Provision, wenn man so will. Und Ja, das ist ja genau. mehr als legitim, weil grundsätzlich hätte die Einkaufsabteilung des Kunden das ja theoretisch auch hinkriegen können. Jein, würde ich mal sagen. Theoretisch ja. Wir bringen natürlich noch ein bisschen was mit, weil unsere Experten durchaus auch persönliche Kontakte zu den Lieferanten pflegen. Und das ist ja nicht in jeder Einkaufskategorie der Fall. Also nehmen wir mal das Beispiel Paketdienste. Da haben Einkäufer oft eben nur den Kontakt zum Außendienst von DHL oder TNT und wie sie alle heißen. Unsere Experten arbeiten aber langfristig mit den Service-Providern zusammen und wissen, wo man anrufen muss, um eben günstigere Konditionen zu bekommen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das Geschäftsmodell, das wir haben, nennt sich wirklich No Savings, No Fees. Das heißt, wenn wir keine Einsparungen liefern können, dann haben wir eben auch keine Gebühren oder besser gesagt kein Honorar verdient. Ja, spannend. Also, und also wie genau geht ihr da vor? Also, wenn ihr jetzt einen neuen Kunden habt, vielleicht das Paketdienstbeispiel, das hatten wir auch schon mal, das hattest du schon mal erzählt. Vielleicht ist das ganz gut als Beispiel, um mal zu zeigen, wie viel Musik in sowas drin sein kann. Ja, Genau, also wir haben eigentlich ein Phasenmodell, das für alle Kategorien gilt, die wir bearbeiten. Ob das jetzt Büromaterialeinkauf ist oder Energieeinkauf oder eben Paketdienste oder Logistik allgemein, das teilt sich in vier Phasen. Wir beginnen mit der Situationsanalyse, wo wir eben lernen, wie der Kunde einkauft, was er einkauft, wo er einkauft, zu welchen Konditionen natürlich. Und am Ende kommt ein Situationsbericht heraus, der auch Referenzpreise benennt. Das heißt, zu welchen Preisen kauft man eben ein? Und das ist am Ende ja dann auch unser Maßstab, an dem wir uns messen lassen. In der nächsten Phase geht es darum, Ausschreibungen zu machen und eben diese, ich sage jetzt mal, Produkte, Güte, Services, die man einkauft, ja, auszuschreiben, eventuell auch sinnvoll zusammenzufassen, sodass sie für den Lieferanten attraktiver sind und damit auch bessere Preise erzielt werden können. Und am Also Ende dieser, Zwischenfrage ja. zusammenfassen heißt eventuell für mehrere eurer Kunden dann, oder? Nein, wenn es mehrere Lieferanten in einer Kategorie gibt, also beispielsweise im Bereich Büromaterial, wenn man Kopierpapier beim Lieferanten 1 einkauft und Toner für die Drucker beim Lieferanten 2 und Blöcke und Schreibmaterial beim dritten Lieferanten, dann ist dieses Paket für jeden Lieferanten eben nicht so groß und nicht so attraktiv. Wenn wir das zusammenfassen und alles, das gesamte Paket bei einem Lieferanten einkaufen, dann sind eben bessere Konditionen drin. Und das wäre mal so ein strategischer Umstieg, den wir unter Umständen auch ins Kalkül ziehen. Das heißt, was ihr nicht macht, wir haben die Phasen ja noch im Blick, Analyse und Bericht und so weiter. Also was ihr nicht macht, ist, ihr seid jetzt keine Einkaufsgemeinschaft oder sowas, wo ihr sozusagen Energie einkauft und die unter euren Kunden verteilt oder so. Ihr hängt Nein. euch da nicht dazwischen. Nein, wir haben immer ein Projekt für einen Kunden. Das kann schon mal sein, dass man für eine Gruppe, für einen Konzern, das optimiert und die Konzerngesellschaften dann auch davon profitieren. Aber wir bilden keine Einkaufsgemeinschaften, wie es beispielsweise bei Krankenhäusern der Fall ist, das haben wir nicht. Wir können aber für kleinere Kunden beispielsweise mit Marktplätzen zusammenarbeiten, wenn es beispielsweise um C-Artikel geht, Schrauben, Verbindungen, solche Dinge oder eben auch Büromaterial. Das wird oft über Portale eingekauft, ich sage jetzt mal Amazon für Business. Und da können wir natürlich Preise vorab verhandeln, wo mehrere Unternehmen davon dann auch profitieren können. Aber vielleicht nochmal zurück Ja, zum Phasenmodell. Also wir be beginnen mit der Situationsanalyse. Wir haben die Ausschreibung in der Optionsphase. Und kommen dann am Ende mit einem Optionsbericht zurück, wo die Möglichkeiten sind, alternative Lieferanten beispielsweise oder Veränderungen, die wir vorschlagen. Und an der Stelle können wir auch schon prognostizieren, wie groß die Kosteneinsparung dann ausfallen wird, weil das Preisdelta pro Produkt ist dann bekannt und die prognostizierte Bedarfsmenge auch. Und wenn wir das eben ausmultiplizieren, dann kommen wir zu der Einsparung, die wir durch unser Wirken erzielen können. An der Stelle kann der Kunde dann entscheiden, welche Option er haben möchte. Das muss nicht unbedingt die mit den allergrößten Einsparungen sein. Man kann natürlich den Service-Level auch noch mit ins Kalkül ziehen und auch, ich sage es mal, Qualitäts Anforderungen, Aber wir können grundsätzlich sagen, dass wir nicht auf Kosten der Qualität sparen. Also das kann jeder. Ja, Also also Schrott für wenig Geld kaufen ist meist das Teuerste, was man machen kann. ja, genau. Ich meine, ein Beispiel im Bereich Büromaterial. Wenn ich Originaltoner einkaufe, beispielsweise von HP, ist es natürlich leicht einzusparen, wenn man das mit einem Derivat macht sozusagen, aber das ist nicht die Einsparung, die wir anbieten. Wir vergleichen wir wirklich Äpfel mit Äpfel und nicht mit Birnen. Deshalb ist das Service-Level auch eben ganz wichtig und das wird vor dem Start mit dem Kunden schon besprochen, was seine Erwartung Also ist. es könnte auch ein Kunde zu euch kommen und sagen, ja, eigentlich kaufen wir schon ganz günstig ein, aber die Qualität stimmt einfach nicht. Wir hätten gerne da einen Vorschlag, wie wir vielleicht für dasselbe Geld eine bessere Qualität kriegen. Auch das ist möglich. Dann muss man natürlich schauen, wie man diese Qualitätssteigerung, wie man das in einem Preis, Delta ausdrücken kann. Das ist nicht so ganz trivial. Sonst würdet ihr gratis arbeiten und das Ja. ist meistens nicht so attraktiv. Ja, also wenn man natürlich, ich sage jetzt mal, die Kategorie Auto vergleicht, dann hat man vielleicht einen VW Golf, der mittlerweile auch nicht mehr so billig ist, aber verglichen mit einem Mercedes oder mit einem Luxuswagen ist das natürlich schwierig. Und so ist es bei Qualität natürlich auch. Bessere Qualität hat einen höheren Preis und das muss man natürlich ins Kalkül mit einbeziehen. Nochmal zurück zum Phasenmodell. Also wir sind an der Stelle, wo der Kunde dann entscheidet, welche Option er nehmen möchte. Und dann geht es ja darum, das auch umzusetzen. Das heißt, wir haben die dritte Phase, die nennen wir Implementierung. Und das kann je nach Kategorie, kann das bedeuten, dass man vielleicht auch ein Lieferverträge gebunden ist, wo man Fristen einhalten muss oder dass noch Lagerbestände da sind, die man erst noch verbrauchen muss. Das heißt, so eine Umstellung, die kann unter Umständen auch mal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen oder es geht unter Umständen ganz schnell, wie beim Beispiel Büromaterial. Da wird in aller Regel ja kein großes Lager angehäuft. Büromateriallieferanten liefern ja in aller Regel in ein, zwei Arbeitstagen an den Ort, sodass sich das Thema mit Lagerbeständen eigentlich erübrigt. Da ist es dann auch ganz schnell umgestellt. In der vierten Phase, also nach der Umstellung, geht es dann darum, ein Monitoring zu machen, um zu sehen, ob die Einsparung, die man sich versprochen hat und die wir prognostiziert haben, ob die dann auch so eintrifft. In aller Regel stimmt das ja auch immer mit dem Preisdelta überein, aber die Abrufmenge oder Bestellmenge, die kann natürlich trotzdem noch stark variieren. Und dementsprechend ist das Monitoring für uns halt wichtig, damit wir auch eine nachvollziehbare Honorarrechnung stellen können. Das heißt, in aller Regel machen wir quartalsweise dann einen Check und schauen, was wurde bestellt und geliefert, und wie groß war die Einsparung, die wir dadurch erzielt haben. Und das wird eben, in dieser Monitoring-Phase, die in aller Regel dann über 2 Jahre geht, das heißt über 8 Quartale, wird das dann, entsprechend aufgestellt und, transparent dargestellt. Das Ja, sind die also das 4 Phasen. Honorar kriegt ihr dann quartalsweise. Ja, genau. Okay, Das heißt jetzt halt nicht, dass wir so lange warten müssen, bis wir eine Rechnung ja. Das stellen wäre ein können. bisschen doof, ja. Das wär tatsächlich ein bisschen schwierig wirtschaftlich. Deshalb machen wir in aller Regel ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, wie groß die Einsparung in etwa ausfällt, mal eine Akkontorechnung, die wir dann eben in den 8 Quartalen wieder aufrechnen mit der tatsächlich erzielten Einsparung. Ja, das Also, stimmt. ich denke, das ist eine coole und für den Kunden sehr sichere Methode, um Einsparungen zu erzielen. Erst einmal, weil der Kunde überhaupt kein Risiko hat. Er im Gegenteil an Transparenz gewinnt und wir ihm im Prinzip die Arbeit ja auch abnehmen. Also von der Datenerhebung am Anfang bis zum Monitoring. Der Kunde hat damit keinen Aufwand, das übernehmen alles wir. Jetzt ist mir eingefallen, was passiert eigentlich? Also es soll ja vorkommen, dass mal bestimmte Rohstoffpreise oder Güterpreise ein bisschen stärker variieren, auch innerhalb von 2 Jahren. Vergleicht Ja. ihr dann immer praktisch mit dem ursprünglich bestellten Produkt, was würde das jetzt kosten? Und ja, also Ja. weil sonst frisst ja sozusagen die Inflation euer Honorar oder einen Teil eures Honorars. Es gibt tatsächlich Kategorien, wo wir starke Fluktuationen haben bei den Preisen. Das fängt an bei Energie, Strom, Gas oder man kann es sogar an der Tankstelle ja täglich sehen, wie sich Preise verändern. Aber auch bei, ich sage es mal, im Kunststoffmarkt, also wenn ein Spritzgussbetrieb Granulat einkauft, dann folgt das auch gewissen Marktzyklen. Und das werden wir in einem, wie sagt man, einem Marktindex abbilden. Das heißt, der Marktindex gibt quasi die Preisentwicklung am Markt wieder. Und wir lassen uns dann an dieser Veränderung der Marktpreise messen. Das heißt, der Preis, den wir ermitteln in der Situationsanalyse, der stammt ja aus einer anderen Periode. Das hat mit Ja, dem eben, aktuellen das Marktgeschehen dann unter Umständen nichts zu tun. Und deshalb müssen wir diese Indizes mit einfließen lassen. Das würde man bei Büromaterial jetzt nicht machen, weil da die Preise über einen längeren Zeitraum ja auch stabil sind. Aber in gewissen Kategorien spielt das durchaus eine Rolle. Also da haben wir unsere Tools, die wir da mitbringen, um das für den Kunden nachvollziehbar auszuweisen. Also grundsätzlich ist ja schon mal lobenswert, dass ihr dann den Mittelstand unterstützt. Es ist ja wohl auch so, dass einfach, ja, dass so ein Unternehmen schon eine bestimmte Größe haben muss, um jetzt ein Team von 4, 5 Leuten, die dann bei euch daran arbeiten, auch zu bezahlen, ne? Weil sonst würde sich das ja nicht rechnen. Wie kann man das so grob beschreiben? Ab was von einem Einkaufsvolumen oder von einem Jahresumsatz oder was nehmt ihr da so als Indikator für Betriebe, für die eure Dienstleistung interessant ist? Ja, also wir haben so eine Faustregel und die sagt, im produzierenden Gewerbe fängt das so bei Betriebsgröße 100 Mitarbeitern an. Nach oben gibt es zwar keine Grenzen, aber es ist natürlich so, dass ganz große Unternehmen auch ihre Stabsabteilungen und Category Manager haben, sodass da die Luft für Veränderungen schon ziemlich dünn wird. Aber mittelständische Betriebe, ich sage es mal so 100 Mitarbeiter bis 300 Mitarbeiter, da sehen wir halt oft, dass der Einkauf personell eher unterbesetzt ist und sich dann auch ganz stark auf zentrale und strategische Dinge konzentrieren muss, Rohmaterialeinkauf beispielsweise, und viele Dinge dann eben halt durch den Rost fallen. Und ich sage es mal, bei Themen wie Büromaterialeinkauf oder C-Artikel, die wertmäßig halt doch eher gering sind, aber am Ende halt doch ordentlich etwas eingespart werden kann. Das fällt dann halt unter Umständen vom Tisch und wir sind halt Spezialisten für diese indirekten Kosten und ergänzen insofern den Einkäufer. Und an der Stelle vielleicht auch der Hinweis, dass wir eigentlich nicht die Konkurrenz des Einkaufs sind, sondern eben quasi so die verlängerte Werkbank, und eben das erledigen können, wozu der Einkäufer nicht kommt. Und das gerichtet an die Leute, die vielleicht Angst um ihren Job ha zu Wenn du es meinen jetzt nicht haben. angesprochen hättest, hätte ich es angesprochen, ob die Einkäufer euch eigentlich mögen. Ja. Ich sage es mal so, am Anfang des Projekts vielleicht nicht, aber am Ende schon. Aber es gibt unter Umständen halt auch mal Situationen, wo wir den Einkäufer vielleicht auch in Schutz nehmen müssen. Einfach weil es ja, der Einkauf nicht das erreichen kann, was wir mit der langjährigen Erfahrung und eben auch der Manpower, die wir hinten dran haben, realisieren können. Ich möchte jetzt gerade mal so ein Ja, Beispiel genau. bringen. Wir haben eine Kategorie, wo wir sehr oft und sehr schnell große Einsparungen realisieren können. Und diese Kategorie heißt Paketdienste. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Der Einkäufer hat oft gar keine Möglichkeit, da mehr zu erreichen, weil er nicht an die Leute herankommt, die die Entscheidung fällen. Es geht es da auch gar nicht um die Zeit, die man investiert für eine Analyse oder für Gespräche oder Verhandlungen. Es geht einfach darum zu wissen, wie der Lieferantenmarkt tickt und wo man ansetzt und mit wem man sprechen muss. Und wir haben halt Leute im Netzwerk, die nichts anderes machen, als Paketprojekte zu optimieren. Und die wissen halt durch langjährige Erfahrung, mit wem sie sprechen müssen, wo sie anrufen müssen. Und die haben auch die Direktwahl, logischerweise. Ich sage jetzt mal, eine Siemens, BMW oder wie sie alle heißen, die Großen da draußen, die haben diese Kontakte ja auch, aber im Mittelstand in der Regel nicht. Und da können wir wirklich helfen. Und es ist nichts Ungewöhnliches, dass man im Paketdienstbereich Einsparungen von 50% oder mehr erreicht. Okay, das ist Und ordentlich, ja. wenn man so ein Projekt hat, dann könnte unter Umständen der Einkäufer, der bisher dafür verantwortlich war, in die Schusslinie geraten und das Management fragt, warum hast du das denn nicht selber gekonnt? Das kostet uns jetzt ziemlich viel Geld. Und da müssen wir den Einkäufer natürlich dann auch schützen oder den Versandleiter oder wer auch immer dafür dann verantwortlich ist, dass man günstig einkauft. Das gehört auch zu unserem Job und zu unserer Auffassung, dass wir niemanden allzu stark in die Bredouille bringen, sondern ihn auch ein bisschen schützen, weil oberflächlich betrachtet sieht das alles sehr einfach aus und hohe Einsparungen bedeuten eben unter Umständen auch große Honorarrechnungen, die niemand so gerne bezahlt. Und Ja, genau. da Aber ich muss finde, wer man. Nutzen bringt, hat auch Geld verdient, ne? Also eigentlich. Ja, natürlich. Vor allen Dingen sind es variable Kosten, die auf dieses Projekt begrenzt sind. Wegen uns muss keiner einen Einkäufer einstellen oder einen Experten und erst einmal Geld auf den Tisch legen für ein halbes Jahr Arbeit. Ja? Ja. Und also da können wir einfach Attraktives anbieten. Ja, und wie gesagt, es gibt ein paar Kategorien, wo ordentlich etwas zu holen ist. Und selbst im Bereich Büromaterial, was eigentlich keiner so richtig auf dem Schirm hat, sind Einsparungen von 20 bis 30% eigentlich jederzeit machbar. Und jetzt ist es ja so, als kann man sagen, Mist, ich habe nur 99 Mitarbeiter. Nein, also ich habe nur 50 oder so, ja. Ah, blöd, jetzt habe ich meine Zeit verdonnert. Nee, hat derjenige nicht, ne? Ich will hoffen, der hat das jetzt nicht vorhin schon weggeschaltet hat, sondern dass er noch zuhört, weil auch für kleinere Unternehmen habt ihr was anzubieten. Ja, also normalerweise arbeiten wir ja eher so im C-Artikelbereich, aber wir können natürlich auch im strategischen Bereich helfen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie gut der Kunde aufgestellt ist. Das heißt, wie groß ist das Potenzial für ein Preisdelta? Und es ist ja unsere Aufgabe, das in der Situationsphase etwas auszuloten, wie groß die Möglichkeiten sind. für uns. Wenn wir ein Honorar erzielen aus den Projekten, heißt es aber auch immer, dass der Kunde quasi das Doppelte an Einsparungen hat. Und das heißt, selbst für ein kleineres Unternehmen, ja, da haben wir vielleicht nicht drei, vier oder sechs Projekte, die wir starten können. Vielleicht haben wir nur eins. Aber wir müssen dann halt ein bisschen genauer hinschauen, um zu erkennen, ob da Potenzial für uns und für den Kunden da ist. Letzten Endes sitzen wir im gleichen Boot. Also die Nur, ihr habt Einsparung nur für den Spaß, wenn der Kunde Kunden. Spaß hat, ne? Das Ja, ist ganz einfach, ja. genau. Also wenn wir hier ein Joint Venture machen, der Kunde gibt uns seine Daten, wir arbeiten dran, analysieren, kommen zur Aussage, dass wir etwas holen können, dann hat der Kunde was davon und wir haben auch etwas verdient. Auf der anderen Seite, wenn das Potenzial zu gering ist, dann sehen wir das frühzeitig und sagen dann auch offen und ehrlich, dass wir nicht glauben, dass da etwas zu holen ist. Und am Ende wäre ja auch niemand glücklich, wenn gar nichts dabei rumkommt. Ja, weil ein bisschen Zeit einsetzen muss man natürlich trotzdem für ein Wobei Projekt. vielleicht gerade die kleineren, wäre das da vielleicht ein Businessmodell, dann die Einkäufer zu schulen und zumindest ihnen ein paar Taktiken nahezubringen, die sie natürlich nicht eins zu eins umsetzen können, weil sie natürlich die Expertise und die Manpower Ja. nicht haben. Aber wahrscheinlich gibt es ja, es gibt ja eigentlich bei allem, was man tut, so Taktiken auf verschiedenen Ebenen. Ne? Und es gibt immer so grundlegende Taktiken, die eigentlich fast überall funktionieren. Ja, genau. Also gerade für kleinere Unternehmen, wo unser Gainshare-Preismodell oder Honorarmodell nicht so gut funktioniert, dafür haben wir uns etwas anderes überlegt. Und zwar würden wir gerne unser Know-how weitergeben an Leute, die sich im Einkauf weiterentwickeln möchten, professionalisieren möchten. Und für solche Unternehmen gibt es jetzt mit dem Qualifizierungschancengesetz einen Ansatz, wo wir über eine Einkäuferschulung und diesen Fördermitteltopf der Arbeitsagentur Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Einkauf durchführen können. Und das könnte insbesondere für kleinere Unternehmen interessant sein, weil die Arbeitsagentur einerseits die Fortbildungskosten übernimmt, bei Unternehmen bis 50 Mitarbeitern immerhin komplett, also 100% der Okay. Fortbildungskosten und zusätzlich noch den Lohnkostenanteil in Höhe von 75% für die Zeit, wo der Mitarbeiter in der Maßnahme steckt. Also wenn man davon ausgeht, dass er ungefähr die Hälfte seiner Arbeitszeit für Fortbildung im Bereich Einkauf verwendet, dann hat das Unternehmen eigentlich zwei Vorteile. Erstens mal gewinnen sie professionelle Fachkräfte durch diese Ausbildung Zum Nulltarif an der Stelle, zum, ne? zum Also für Nulltarif, die genau. Schulung für null, ja. Ja, sie entlasten in der Zeit auch noch ihr Lohnkonto sozusagen, weil die Arbeitsagentur einen Teil der Lohnkosten, Nebenkosten übernimmt. Und durch die Projektarbeit hat man natürlich auch den Benefit, dass man die eine oder andere Kostenkategorie in der Projektarbeit noch einmal verbessern kann. Also das kann durchaus für kleinere Unternehmen von Interesse sein. Und zusätzlich gibt Also es ist auf jeden Fall besser, als wie in meinem weiteren Umfeld passiert, dass der Einkäufer auf Kurzarbeit ist, ne, mit 2 Tagen in der Woche. Also in der Genau. Zeit hätte er bei euch eine Fortbildung machen können. Ja, genau. Also Kurzarbeit hilft insofern ja nichts, wenn man eher auf der Suche nach Fachkräften ist und wenn man von denen, die man eigentlich braucht, wenn man die in Kurzarbeit schicken muss, dann ist die Zeit eigentlich nicht gut genutzt. Nein. Wenn man davor so eine Qualifizierungsmaßnahme auf den Weg bringt, dann kann man diese, ich sage es mal, Zeit der Minderbeschäftigung eben sehr produktiv nutzen. Und das möchten wir eben auch promoten, das zu tun, wenn die Zeit danach ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man über die BAFA beispielsweise und INQUA-Coaching eben auch konzeptionelle Verbesserungen im Bereich Einkauf noch einmal gefördert bekommt von staatlichen Stellen. Und weil ich da gelistet bin bei der BAFA und auch als INQUA-Coach zugelassen bin, kann ich dort etwas anbieten, quasi im Vorfeld und alternativ zu unserer projektbezogenen Arbeit. Also anders gesagt, ihr könnt wirklich für Unternehmen in fast jeder Größe, jetzt so Einzelheinis wie mich nicht, aber da ist auch beim, also ich komme mit 400, 500er Packs Papier im Jahr locker, also mehr, wahrscheinlich reicht mir das sogar länger aus, ja, da lohnt sich das nicht, aber für Unternehmen fast jeder Größe habt ihr da was im Köcher. Jetzt interessiert mich natürlich noch, normalerweise frage ich das Leute erst gleich am Anfang, aber ich habe gedacht, mal schneller ins Thema ist auch nicht schlecht. Aber wie bist du denn da gelandet? Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ich studiere jetzt irgendwas und dann werde ich Kostenoptimierer. Ja, Also genau. Ich war vor etwa ja gut 12 Jahren in der Situation, mich beruflich neu erfinden zu müssen, sprich neu orientieren zu was müssen. hast du denn davor gemacht? Ja, ich war in der Industrie unterwegs, das heißt in verschiedenen Branchen, zuletzt aber in der chemischen Industrie, habe dort ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht, war mal Produktmanager, mal Operations Manager, habe mal mit Controlling zu tun gehabt. Aber das Thema Kosteneffizienz war natürlich immer dabei. Und insofern war das Thema für mich auch relativ selbsterklärend. Als ich mich selbstständig gemacht habe, damals eine existierende Unternehmensberatung übernommen habe, allerdings mit einem Thema, was mir jetzt nicht so ganz am Herzen lag, das war Sanierung und Turnaround Management. Ich wollte da etwas machen, was eher so meinem Rucksack an Expertise und Erfahrung entspricht. Und Also da. Sanierung und Turnaround ist ja eher so Schmerzensgeld, was man da verdient, oder? Ja, Also, oder es sei schon. denn, man hat eine leicht sadistische Ader oder. Ja, ich denke, ganz so schlimm ist es nicht, aber so viel Spaß macht es dann auch nicht unbedingt. Also ich war auf der Suche nach etwas, was eher so meinem Interesse und meinen Neigungen entspricht. Und das habe ich bei IRA gefunden. Und außerdem etwas, was ich nicht nur in Deutschland machen kann, sondern auch in der benachbarten Schweiz. Also ich wohne ja auch an der Schweizer Grenze. Und da ist es mit Sanierung eh ein bisschen schwierig, weil da, ja, man muss ja auch immer einen guten Draht zu den Banken haben. Und das ist ja als Badener in der Schweiz nicht immer gerade so selbstverständlich. Deshalb versteht man wahrscheinlich auch, dass ich da auf der Suche nach etwas anderem war. Und wie gesagt, ich habe damals ERA so quasi als Add-on gesehen. Aber mittlerweile fokussiere ich mich komplett auf dieses Thema und mit Sanierung habe ich jetzt gar nichts mehr am Hut. Also man muss vielleicht noch erwähnen, im Prinzip ist das eben ein Franchise-System, ne? Also das heißt, man kriegt die ganzen Strukturen und auch Ja. Kontakte sozusagen geliefert und bleibt Ja. aber selbstständig. Das heißt, man ist da jetzt nicht irgendwie angestellt oder Ja, also anderweitig die gebunden. Kontakte, die Leads, die Kunden, die Projekte, die muss man sich als Partner natürlich schon auch selber Ja. erarbeiten. Die Nee, ich meine jetzt die bekommen. Kontakte im Netzwerk, ne? Ja. Also dein Paket, dein Paketoptimierer oder da Ja. oder deine Büromaterialoptimiererin, die bekommst du sozusagen aus dem Netzwerk. So ist es. Also wir haben ein Netzwerk, das natürlich auch lebt, das sich erweitert, das auch immer etwas Bluterneuerung macht. Und mit jedem neuen Partner kommen natürlich auch neue Expertise wieder ins Netzwerk. Es ist ja so, dass jeder Partner ja nicht überall jetzt der Experte sein kann. Und genau genommen kenne ich mich jetzt auch nicht in so wahnsinnig vielen Kategorien aus, aber ich kenne die Leute, die das tun. Ich kenne die Experten sind, und die nehme ich dann eben dazu zu den Projekten. Und wir arbeiten ja im Netzwerk alle nach der gleichen Methodik, nach dem gleichen System. Insofern müssen wir nicht alles neu verhandeln, sondern wissen eigentlich relativ schnell, was wir tun können und wer der Experte für welche Fragestellung ist. Und dann ist ein Projektteam relativ schnell aufgestellt. Ja, wir haben eine große Organisation, die wahrscheinlich auch nur als Franchise-System so schnell und so groß wachsen kann. Ich meine, 700 Partner ist ein Wort. 700 Partner heißt aber auch ganz viel Expertise, auch international orientiert, wenn es sein muss. Also da können wir sehr viel abbilden. Und trotzdem verändern wir uns natürlich auch. Also wir haben mal als Sachkostenoptimierer begonnen, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nur mit einer Kategorie. Das war Büromaterial ganz am Anfang. Und daraus haben sich mittlerweile über 40 Kategorien entwickelt, die wir bearbeiten. Und nicht nur Sachkostenoptimierung im Einkauf, sondern wir machen auch mehr und mehr Prozessoptimierung. Das heißt, wir schauen uns auch die Abläufe, die Prozesse in den Unternehmen an und können im Sinne von Prozesskostenoptimierung natürlich auch quantifizierbare Resultate erzielen. Also die Welt wird komplexer, natürlich auch bei Ära, aber wir bilden im Prinzip nur ab, was da draußen bei den Unternehmen verlangt wird. Und das ist eben zunehmend auch das Thema Automatisierung. Da kommt Robotic Process Automation ins Spiel. Und eben auch der Umgang mit künstlicher Intelligenz und allen Herausforderungen, die damit kommen, also der EU AI Act beispielsweise, gewisse Compliance-Anforderungen, die auch damit verbunden sind mit dem Einsatz von KI oder AI. Das gehört alles auch zu unserem Thema, wenngleich wir uns da natürlich primär auf Prozesse im Einkauf und in der Materialwirtschaft darauf fokussieren. Genau. Jetzt hast du vorhin den schönen Ausdruck frisches Blut benutzt. Es ist ja auch so, also wer jetzt noch zuhört, fragt sich ja vielleicht, hey, kann man da mitspielen? Ne? Oder ich bin entweder in einem Career Shift, ja, da gibt es ja viele, die dann irgendwann sagen, so auf Chef habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr. Oder jemand, der sagt, naja, ich bin schon selbstständig, ich könnte aber. Ich habe die Art von Kunden ohnehin schon, die sowas gut gebrauchen könnten. Kann ich da irgendwie mitspielen? Und da gibt es ja Ja. mehrere Kategorien. Magst du da mal was zu sagen? Also ich Ja, durchaus da Leute, gibt's. ne? Da. 700 ist noch nicht, die Welt ist noch nicht genug, ne? Also ihr habt Nein. noch, da ist noch Luft, oder? Wir können noch weiter wachsen, auf jeden Fall. Wer sich für das Thema interessiert und vielleicht auch selber in dem Bereich aktiv werden möchte, für den gibt es, ich sage jetzt mal, drei Möglichkeiten. Die erste, die teuerste, und das ist auch die Variante, die ich damals gewählt habe, ist selber Franchise-Nehmer zu werden und sich quasi bei Ära einzukaufen. Komm, So, das. lass uns mal über Geld reden. Wie viel Geld muss ich da in die Hand nehmen? Oder wie Naja, viele dann. Nullen hat der Betrag, den ich in die Hand nehmen muss? Okay, also Größenordnung, sagen wir mal 60.000 Euro, nur mal für den Eintritt. Wenn man, ich sage es mal, Mitte 50 ist und diesen Schritt gehen möchte, überlegt man sich wahrscheinlich, ob man das Geld wieder reinholt, ja. Und da sagt vielleicht schon der ein oder andere, also das Risiko ist mir zu groß, so viel Geld möchte ich nicht in die Hand nehmen. Und dann war es das mit dem Thema Franchise. Für die gibt es aber andere Möglichkeiten. Ich bin ja als Franchise-Nehmer selber, habe ich mein Unternehmensberatungsunternehmen und da kann man ja auch Partner werden. Natürlich ist man da nicht Franchise-Nehmer von ERA, sondern ich sage es mal Kooperationspartner von Michael Schönberg. Ich kann aber durch meine Partnerschaft mit ERA eben den Weg frei machen zur Expertise, kann begleiten bei den Projekten und kann eben helfen, wie man das umsetzt. Und dann muss man Also das eben wäre nicht Modell so. 2, dein Partner werden. Ja, genau. Also wir nennen das Second Seater, also Beifahrer sozusagen. Das heißt, wir fahren gemeinsam mit dem gleichen Auto. Das wäre in dem Fall meine Lizenz. Und ich begleite ja bei der Akquise, beim Projektmanagement und gebe den Zugang zu den Experten. Also das wäre die zweite Variante. Und die dritte Variante wäre die Rolle eines Business Introducers, der einfach in der Akquise, ich sage es mal, bei Interessenten die Tür aufmacht bis zum ersten Gespräch und dann einfach schaut, wie sich die Dinge entwickeln. Dieser Business Introducer ist aber Mitglied im Projektteam und hat als solches Anspruch auf einen Teil des Honorars, das wir als Projektteam erwirtschaften. Also das wären so die drei Spielmöglichkeiten, die es da gibt, wenn jemand sich im Beratungsbereich das Thema Sachkostenoptimierung oder Prozessoptimierung auf die Fahne schreiben möchte. Ja, und mit ERA direkt oder indirekt Geld verdienen möchte. Gut. Was fällt uns noch ein? Eigentlich, finde ich, haben wir so ziemlich alle Fragen beantwortet, die da offen sind. Falls ihr noch welche habt, hier unten drunter, egal wo ihr das seht, ja, bei YouTube oder auf meinem Blog oder bei LinkedIn, da gibt es die Möglichkeit zu kommentieren. Dann könnt ihr auch noch @ Michael Schönberg dazu schreiben. Dann kann Michael das direkt sehen und beantworten. Ansonsten kanalisiere ich es durch. Und wenn ihr bei Michael einsteigt, dann erwähnt einfach meinen Namen. Vielleicht reicht es dann bei mir auch noch für eine Pizza und ein Bier am Schluss. Okay, sicher. Da schauen wir mal, ja. Oder zwei Pizzen. Aber ja, also ich finde es durchaus spannend, weil es, glaube ich, für viele Berater ein guter zusätzlicher Bereich sein kann, wo man seine ganz normalen Kompetenzen einsetzen kann, wo man aber Know-how zugeliefert kriegt, zu dem man ansonsten eigentlich keinerlei Zugang hat. So wie du sagst, solche Abteilungen haben ansonsten nur Konzerne, und die erzählen natürlich nicht, wie man das macht, weil das ist ja wirklich, so wie du sagst, der Gewinn steckt im Einkauf. Ja, also bei manchen haben wir zwar das Gefühl, der Gewinn steckt darin, aus den Menschen genug Saft rauszupressen, aber das ist, glaube ich, nicht nachhaltig. Aber und beim Einkauf auch nicht das Billigste zu nehmen, sondern da eine Balance zu halten zwischen Kosten und Qualität, das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis, weil es ist nicht unser Geschäftskonzept, jetzt Lieferanten auszuquetschen. Ja, also die müssen auch nachhaltig ihr Geld verdienen und überleben können. Und an der Stelle sei auch gesagt, unser Kundenverhältnis, das hat ja ein Shelf-Life, einen Ablauf. Und ein Projekt ist irgendwann zu Ende und dann ist der Kunde auch erst einmal in aller Ferne und bleibt mit den Einsparungen Erstmal fertig, alleine. ne? Für eine Weile. Ja, aber die Lieferanten, die sind natürlich auch unser Kapital. Und unser gutes Verhältnis zu den Lieferanten ist für uns natürlich auch in nachfolgenden Projekten bei anderen Kunden von Bedeutung. Und das können wir nur dann realisieren, ich sage es mal, wenn die Lieferanten uns nicht böse sind, Ja, und sondern nicht eben, wegsterben, ne? Also und nicht dann weg sind, wenn ja, ihr sie wieder braucht. genau, also wir pflegen gute Lieferantenkontakte nachhaltig und können uns auch bei anderen Projekten erlauben, dort wieder anzufragen. Und das geht eben nur, wenn man fair spielt. Na. Das heißt, klar, es ist immer mal gewinnen und verlieren. Beim einen Spiel verliert man, dafür gewinnt man vielleicht beim nächsten. Und so ist es halt mit den Lieferanten. Und für manchen ist ERA auch ein, ich sage es mal, ein Helfer beim Vertrieb. Aber an der Stelle sei auch erwähnt, wir nehmen grundsätzlich und prinzipiell und unter Strafandrohung keine Provisionen von Lieferanten an. Das ist Das uns wäre nach sonst den, schwierig, ja. ja, das ist uns nach den Statuten verboten. Wir sind da absolut zur Neutralität verpflichtet und wir beziehen unser Honorar einzig aus den Projekteinsparungen, die wir generieren, nichts anderes. Es ist eben wichtig, dass wir fair gegenüber allen Seiten spielen und wir würden also keine Zahlen oder andere Benefits von Lieferantenseite annehmen. Sollte das nicht zu vermeiden sein, weil es beispielsweise nur einen Lieferanten gibt, dann würden wir das auf jeden Fall transparent machen. Und bei der Berechnung unseres Honorars dem Kunden gegenüber auch einen Abzug bringen. Also das gilt, gebietet dann. Also wenn der Lieferant euch zwingt, dann. Ja, es kann ja durchaus sein, dass eine Umstellung in einem Projekt erforderlich ist und wir dann erst einmal etwas einkaufen müssen, um etwas zu realisieren. Und das geht unter Umständen dann nur über eine Vertriebspartnerschaft, einfach um sich den Lieferanten zu sichern. Das würden wir an der Stelle aber immer transparent machen und offen kommunizieren. Und das, was wir von der anderen Seite quasi als Zufluss haben, das reduziert unseren Honoraranspruch aus dem Projekt. Also das Also für gehört den zur Kunden Fairness bleibt es dazu. kostenneutral Ja, sozusagen. ja. Ja. Am Ende bezahlt der Kunde ja auch, ich sage es mal, die Provisionen, die einkalkuliert sind in die Eben, Preise. genau. Und deshalb würden wir das von uns aus offenlegen. Jetzt kommt mir gerade noch eine Idee. Was, wenn ich jetzt Lieferant bin und sage, Mensch, ich hätte gern Kontakt zu Ira. Wie funktioniert das? Also zunächst einmal kann man natürlich ERA im Internet finden auf eragroup.com. Dort sind auch die Experten, die Partner sichtbar. Ja, ansonsten nach ERA googeln und dann landet man möglicherweise auch bei mir oder bei einem meiner Kollegen. Ne? Wir sind ja sehr dezentral aufgestellt. Also wir haben ein relativ großes Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in der Summe etwa 150 Kollegen. Weltweit sind es etwa 700. Wie gesagt, wir sind gut in Nord- und in Südamerika aufgestellt, mittlerweile auch in Asien, auch in Osteuropa und insgesamt in der EU. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, irgendwie an eine Ära heranzutreten. Weil wenn einer sagt, bin noch nie angerufen worden, wie traurig, Na, dann lässt sich das beheben. Gut. Ja, Haben so wir ist das. irgendwas vergessen? Glaube. Fällt mir jetzt gerade nichts ein und wenn ja, dann machen wir mal wieder einen neuen Dann Podcast. Und sagen wir New Era. genau. Gut. Michael, Okay. vielen, vielen Dank. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein und wir sagen Bye-bye. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, da drunter. Wer jetzt noch zuhört, übrigens, ne, Daumen nach oben und 5 Sterne, sowieso klar. Gut, bis Okay, dann. die kriegst du auch von mir. Vielen Dank, Ist Oliver. super, danke dir. Bis dann, bye-bye.